Es folgt das sechste und letzte Kapitel, zurück in der Drachenbucht. Als die Gruppe die Drachenbucht erreicht, ist die Sonne bereits untergegangen. Kokosnuss traut seinen Augen nicht. Die Mitglieder des Drachenrates warten noch immer vor der Schulhöhle. Cornelius schwenkt eine Laterne und noch jemand erkennt der kleine Feuerdrache, seine Eltern Mette und Magnus. Was machen die beiden denn dort vor der Schulhöhle? Bestimmt suchen sie mich, denkt Kokosnuss. Und da fällt es ihm ein. Er sollte doch beim Bohnenpflücken helfen. Auweia, das gibt Ärger. Kaum sind die Freunde gelandet, stürmen die Mitglieder des Drachenrates auf sie zu. Und, rufen sie wie aus einem Mund. Doch bevor Orakelchen antworten kann, tritt Trödelknödel vor und sagt, nun ja, also erstmal, es war ein ziemlich aufregendes Abenteuer. Ich habe überall blaue Flecken. Mit einem strengen Blick in die Runde erhebt Mette die Stimme. Darf ich fragen, worum es geht und warum mein Sohn heute zu spät zum Essen kommt und vor allem, warum er nicht beim Bohnenpflücken geholfen hat? Alle blicken betreten zu Boden. Niemand wagt ein Wort zu sagen. Kokosnuss schluckt. Seine Eltern wissen nichts von dem Papyrus und der Reise zum verbotenen Tempel. Der Drachenrat hat sie nicht eingeweiht. Der kleine Drache räuspert sich und sagt, das mit den Bohnen, das tut mir leid, aber da ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Bohnen, sagt Magnus ärgerlich, sind wichtiger als alles andere, merkt ihr das? Magnus ist eigentlich ein ziemlich gutmütiger Papa, doch dass er heute alle Bohnen allein pflücken musste, wurmt ihn sehr. Aber Papa, sagt Kokosnuss, die Welt sollte doch untergehen. Was ist denn das wieder für eine Geschichte, fragt Mette. Wegen der Bohnen, fragt Magnus ungläubig. Jetzt aber raus mit der Sprache, sagt Cornelius. Geht die Welt am Freitag unter oder nicht? Da berichtet Orakelchen endlich von Bart, dem Bergzwerg, vom steinernen Donnergott, dem Kalender der Maya und davon, dass die Welt am Freitag ganz sicher nicht untergehen und dass es stattdessen eine totale Sonnenfinsternis geben wird. Zunächst ist es so still, dass man einen Mäusepups hören könnte. Doch dann geht ein Seufzer der Erleichterung durch die Runde. Opa Jürgen hebt sogar die Arme und ruft Yippie! Mette und Magnus verstehen nur Bahnhof. Donnergott, Weltuntergang, Sonnenfinsternis? Auf dem Nachhauseweg muss Kokosnuss seinen Eltern alles ganz genau erzählen. Und als Magnus seinen Sohn tief in der Nacht zu Bett bringt, sagt der große Drache, weißt du, Kokosnuss, das mit den Bohnen. Also so wichtig sind die Bohnen nun auch wieder nicht. Am Freitag darauf läutet Cornelius Cactus die große Versammlungsglocke. Nach und nach füllt sich der Tummelplatz mit Drachen aller Art, kleinen, großen, dicken, dünnen, alten, jungen, langen, kurzen, süßen und sauren Drachen. Auch Stachelschweine kommen zum Tummelplatz, Kaninchen und Maulwürfe, sogar einige Affen sind dabei. Mittendrin stehen Mette und Magnus, Kokosnuss darf auf Magnus Kopf stehen. Von hier aus hat er den besten Überblick. Weiter hinten trifft gerade Oskar mit seinen Eltern ein. Auf dem Rücken eines großen Drachen sieht Kokosnuss Mathilda und ihre Eltern sitzen. Die Freunde winken einander zu und blicken dann gespannt zum Felsen hinüber, auf dem nun neben Cornelius Cactus Orakelchen erscheint. Auch Trödelknödel betritt den Felsen. Er macht ein sehr ernstes Gesicht. Für alle Fälle hat er seine Höhle aufgeräumt. Wer weiß, ob heute nicht doch die Welt untergeht. Cornelius hebt die Stimme. Liebe Inselbewohner! Unser geschätzter Gelehrter Orakelchen hat allen Bewohnern der Dracheninsel seine wichtige Mitteilung zu machen. Auf dem Tummelplatz wird es mäusepüpschen still. Kokosnuss sieht, dass Orakelchen aufgeregt ist. Kein Wunder, denn der kleine Gelehrte hat noch nie vor einem so großen Publikum gesprochen. Zaghaft beginnt er. Liebe Insulanerinnen und Insulaner, ein Drache ruft, lauter! Etwas lauter sagt Orakelchen, liebe Insulanerinnen und Insulaner, heute wird am Himmel etwas Außergewöhnliches passieren. Für kurze Zeit wird sich der Mond vor die Sonne schieben, bis diese nur noch als schwarze Scheibe zu sehen ist. Dabei wird es ziemlich dunkel und die Bäume und Sträucher werfen sichelförmige Schatten auf den Boden. Man nennt so etwas eine totale Sonnenfinsternis. Die Zuhörer auf dem Tummelplatz starren Orakelchen mit großen Augen an. Es soll dunkel werden, mitten am Tag. Manche tippen sich an die Stirn, andere schütteln ungläubig die Köpfe. Ein Drache ruft, bei dir ist wohl eine Schraube locker. In der Menge breitet sich Unruhe aus. Einige blicken empört zu Orakelchen, andere schauen verstohlen zum Himmel empor. Als Cornelius energisch die Glocke läutet, wird es wieder still. In diesem Moment tritt Trödelknödel vor und sagt, es könnte aber auch sein, dass heute die Welt untergeht. Da plappern alle wild durcheinander, zuerst eine Sonnenfinsternis und jetzt auch noch ein Weltuntergang. Die meisten Drachen schütteln die Köpfe, doch einige blicken ängstlich in den Himmel. Plötzlich verändert sich das Licht. »Seht mal die Sonne«, ruft ein Langhalsdrache. An einer Seite der Sonne erscheint ein schwarzer, halbrunder Streifen. Der Streifen wird größer. Bald hat er die Sonne zur Hälfte bedeckt und auf der Dracheninsel breitet sich Dämmerung aus. Kokosnuss ruft, »Der Mond schiebt sich vor die Sonne!« Tatsächlich, der Mond sieht aus wie eine schwarze Scheibe, die nun nach und nach die Sonne verdeckt, bis diese nicht mehr zu sehen ist. Die Farben verblassen, es wird dunkel, genau so wie Orakelchen es beschrieben hat. Eine gespenstische Stille herrscht auf dem Tummelplatz. Niemand wagt es, einen Ton von sich zu geben. Nicht einmal die Vögel zwitschern. Trödelknödel starrt voller Angst zur verdunkelten Sonne. Auch Cornelius Kaktus blickt besorgt zu der schwarzen Scheibe, Orakelchen aber schaut zu Kokosnuss hinüber und lächelt. Und plötzlich wird es wieder heller. Der Mond gibt die Sonne langsam frei. Bald leuchten die Farben wieder und hier und da beginnt ein Vogel zu zwitschern. Schon ist nur noch ein schmaler schwarzer Streifen auf der Sonne zu sehen, diesmal auf der anderen Seite. Und bald strahlt die Sonne wieder wie zuvor. Auf der Dracheninsel singen die Vögel um die Wette und die Farben leuchten, als wäre nichts gewesen. Die Menge atmet auf, ganz besonders Trödelknödel. Die Welt geht doch nicht unter. Erleichtert packt er Orakelchen und wirft ihn in die Höhe. Ein Drache ruft, »Hoch, Orakelchen, lebe hoch!« Da wirft Knödel den kleinen Gelehrten noch dreimal in die Höhe und alle rufen, »Orakelchen, lebe hoch!« Der kleine Gelehrte freut sich, doch noch mehr freut er sich, als er wieder zu Hause ist, allein mit seinen Büchern und dem Sternenhimmel, den er erforschen kann. Am Abend sind Mathilda und Oskar bei Kokosnuss zum Essen eingeladen. Es gibt Bohneneintopf. Alle haben einen Drachenhunger, besonders Oskar. Der kleine Fressdrache verschlingt mühelos 3 Portionen. »Wie viel du immer essen kannst«, staunt Mathilda. »Es könnte ja sein«, sagt Oskar, »dass morgen die Welt untergeht, und da esse ich vorher lieber noch einen Haps.« »Du Scherzkeks«, sagt Mathilda, »aber stellt euch mal vor, wir hätten einfach geglaubt, was auf dem Papyrus steht.« »Dann hätte uns die Sonnenfinsternis einen riesen Schrecken eingejagt«, sagt Mette. »Und es gäbe keinen Eintopf«, sagt Magnus. »Wieso denn das nicht?«, fragt Kokosnuss. »Ich stelle mich doch nicht in die Küche, wenn ich weiß, dass die Welt untergeht«, brummt Magnus. »Also«, murmelt Kokosnuss, »selbst wenn morgen die Welt untergeht, so würde ich doch heute noch einen Bohneneintopf kochen.« »Ganz deiner Meinung«, sagt Oskar. »Schließlich muss der Drache essen.« »Du ganz besonders«, sagt Mathilda und lacht. Doch zum Glück ist die Welt heil geblieben, und als die drei Freunde spät in der Nacht gemütlich in Kokosnussbett liegen, funkeln und glitzern die Sterne durch das Höhlenfenster, als sei nichts gewesen. Ganz bestimmt wird morgen wieder die Sonne aufgehen, wie an jedem Morgen. Und damit sind wir zu Ende.